Durch Direktiva möchte der Sprecher jemanden zum Handeln bringen, beispielsweise mit Aufforderungen oder Befehlen. Mittels Kommissiva erklärt man eine Absicht, etwas zu tun, man verpflichtet sich zu einem zukünftigen Handeln, gibt ein Versprechen ab oder droht jemandem. Expressiva vermitteln das Innenleben des Sprechers und drücken seine Einstellung zu einer Gegebenheit aus, wie zum Beispiel Dankbarkeit oder Verachtung. Und bei Deklarativa handelt es sich im Grunde um reine Magie. Erinnern Sie sich noch an die Entdeckung der Fiktion durch die Sprache im vorherigen Kapitel? Es war ein revolutionärer Akt. Rekursivität, Syntax, Verbformen und Vokabular machten es möglich, dass wir ohne Lehm oder Steine ganze Welten schufen, Götter und Ungeheuer zum Leben erweckten. Genauso verfeinerten sich auch die Absichten unserer Sprachhandlungen. Wir beschrieben, konstatierten und informierten, gaben Anweisungen und Versprechen und entwickelten ein Vokabular für unsere Introspektion, um unsere Gedanken für andere verständlich zu machen. Aber irgendwann vollzogen wir mit Hilfe von Sprache noch eine ganz neue Handlung, die über das rein Deskriptive oder Anweisende hinausging, die Deklaration. Cyril hat Deklarativa als gotthafte Form des Wortzaubers bezeichnet. Sie ermöglichen, dass im Moment des Aussprechens eine Situation verändert oder sogar eine spezifische Wahrnehmung der Wirklichkeit hervorgebracht werden kann. Deklarationen beschreiben nicht nur Zustände, sie erschaffen sie. Auch wenn sie sich nicht ausschließlich auf bestimmte Bereiche beschränken, so lassen sich Deklarationen insbesondere im politischen und legalistischen Sprechen beobachten. Ihr Zauber liegt in der realen Wirkmacht der Wörter, wie Cyril meint. Wir können zwar so keine Eier braten, aber Sitzungen vertagen, zurücktreten, Brautleute zu Mann und Frau machen und Krieg erklären.